Kapitel 32. Unsere Reise des Glaubens. Bitte denke oder glaube nicht, dass ich schon immer so einen starken Glauben für übernatürliche Versorgung hatte. Ehrlich gesagt war es ganz und gar kein leichter Weg. Ich bin durch viele Prüfungen, Tests, Schwierigkeiten und sogar Versagen gegangen. Ich musste viele Ängste überwinden, die mit meiner Vergangenheit zusammenhingen. Es ist sehr interessant, dass wir beide, meine Frau wie auch ich, in sehr ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen sind, obwohl sie in den Vereinigten Staaten groß wurde und ich in Österreich. Wir litten beide Hunger, weil wir nichts zu essen hatten, erfuhren Demütigungen aufgrund unserer Kleidung und machten uns Sorgen um unsere Zukunft, obwohl kleine Kinder sich niemals solche Sorgen machen sollten. Aufgrund all dessen, was wir erlebt hatten, hatte sich Angst in unseren Herzen ausgebreitet und es war nicht einfach, Gott zu vertrauen. Wir hatten beide den Eindruck, dass Gott uns im Stich gelassen hatte, als wir jung waren. Als meine Frau 8 Jahre alt war, hat ihr Vater die Familie verlassen, die aus der Bi, ihrer Mutter und ihrer Schwester bestand. Meine Schwiegermutter war katholisch erzogen worden und versuchte nun zum ersten Mal seit ihrer Kindheit, in die Kirche zurückzugehen. Aber 1965 ging die katholische Kirche sehr unbarmherzig und ausgrenzend mit geschiedenen Menschen um. Der Bi erinnert sich, dass der Priester, wenn sie in die Kirche gingen, sie alle nicht am Abendmahl teilnehmen ließ, weil ihre Mutter geschieden war. Eine Frage, die sie damals bewegte, steht ihr noch heute lebhaft vor Augen: Wie kann Gott jetzt, wo wir ihn am meisten brauchen, so gemein zu uns sein? Dieses Erlebnis hinterließ tief in ihrem Herzen die Botschaft, dass Gott nicht wirklich an ihr interessiert war. Im Februar 1982 ging ich in England auf eine Vollzeit-Bibelschule. Ich hatte die Jahre zuvor sehr viel gearbeitet und das ganze Geld gespart, um die Bibelschulgebühren für die 2 Jahre bezahlen zu können. Ich hatte mein Auto und alles, was ich hatte, verkauft, mit Ausnahme eines Koffers voller Kleidung. Mein Geld reichte, um die Gebühr für ein Bibelschuljahr aufzubringen. So plante ich, in den 3-monatigen Bibelschulferien zwischen dem 1. und 2. Bibelschuljahr zu arbeiten, alles Geld zu sparen und dann damit die Gebühren für das 2. Jahr zu zahlen. Gott fing an, zu meinem Herzen zu sprechen, ich solle ihm vertrauen, dass er sich um die Bezahlung des 2. Jahres kümmern würde. Das fiel mir nicht leicht, denn die Gebühren waren recht hoch. Als sich das Ende des 1. Jahres näherte, wurde ich von einer kleinen Pfingstgemeinde angefragt, ob ich 3 Monate als Pastor in ihrer Gemeinde arbeiten könnte, während ihr Pastor zeitgleich in Schweden sein würde. Die Gemeinde war sehr klein und konnte mir kein Gehalt bezahlen. In meinem Herzen wusste ich, Gott wollte, dass ich diese Aufgabe übernehme, aber ich hatte Angst. Wie sollte ich die Gebühren des 2. Jahres bezahlen, wenn ich in diesen 3 Monaten nicht arbeiten und irgendwie Geld verdienen konnte? Nach vielen Kämpfen in meinem Herzen beschloss ich, Gott zu gehorchen und in dieser Gemeinde für 3 Monate die Pastorenstelle zu übernehmen. Nachdem ich diese Entscheidung getroffen hatte, kam ein Pastor aus einer Gemeinde aus dem Norden Englands auf unseren Bibelschuldirektor zu und teilte ihm mit, Gott hätte ihm aufs Herz gelegt, dass seine Gemeinde die Bibelschulkosten für mein 2. Jahr übernehmen sollte. Ich war total begeistert über die Güte Gottes und begann, die Treue Gottes und seine Versorgung zu erleben. Trotz meiner Begeisterung war mein Herz noch immer nicht frei von Ängsten. Als ich mir dieser Ängste bewusst wurde und mich mit ihnen auseinandersetzte, wollte ich unbedingt ein Leben aus wahrem Glauben leben. Ich wollte den Gott der Bibel erleben. Ich fing an zu fasten und zu beten. Gott sollte mich in einen echten Mann des Glaubens verwandeln. Ich wünschte mir von ganzem Herzen, meinem himmlischen Vater für mein tägliches Brot zu vertrauen. Als ich zur Bibelschule zurückkehrte, lehrte Gott mich weiter, ihm zu vertrauen. Meine Bibelschulgebühren waren bezahlt worden, wir hatten genug zu essen, aber das war es auch. Wenn ich neue Kleidung brauchte, gab es nur eine Möglichkeit, sie zu erlangen, nämlich Gott zu vertrauen, dass er sich darum kümmern würde. Einmal ging die einzige Jeans kaputt, die ich besaß. Ich bat Gott um eine neue Jeans. Jemand gab mir dann Geld, umgerechnet 2 Euro. Ich hatte in England noch nie so eine billige Jeans gesehen. An diesem Sonntag ging ich auf den Marktplatz, um zu evangelisieren. Als ich an einem Stand vorbeikam, bot ein Mann eine Jeans für 2 Euro an und sie passte perfekt. Das war nur ein Weg, wie Gott mich lehrte, dass ich ihm für meine Versorgung vertrauen konnte.